1. Eliphas von Temann ergriff das Wort und antwortet ihm mit den folgenden Ausführungen. 2. Kann ein Mensch Gott tatsächlich von Nutzen sein? Selbst ein kluger Mensch nutzt letztlichne sich selbst, nicht aber dem Skopfer. 3. Hat der Allmächtige deinen persönlichen Vorteil davon, wenn du gerecht lebst, oder gewinnt er was der Dirch, das dein Lebenswandel zu delos ist? Für ist es etwa den Gottesfurcht, dein dazu wären last, dich zu tadeln und dich zur Rechenschaft vor sein gerecht zu sehen? 5. Ist es nicht vielmehr so, dass dein Bosheit gewaltig ist und dein moralischen Verfehlungen kein Ende nehmen? 6. Du hast one berechtigten Grund von davon deinen Bruden gefordert und denjenigen, die kaum bekleidet wären, sogar noch eier Kleidung weggenommen. 7. Den erschöpftenes du kein Wassers am Trinken gereicht und den hungendenes du die notwendige Nahrung verweigert. 8. Das Land fiel den Mächtigen und Gewalttätigen zu, warendner die Hochange sehen und darin wohnen dürften. 9. Du hast witwen one Hilf weggeschickt und zugelassen, das die Kraft und Direkte der Weisen gebroken werden. 10. Aus diesem Grund bist du nun von Fallen umgeben und plötzlich Angst versetzt dich in tiefen Schrecken. 11. Erkennst du die Dunkelheit nicht, die dich umgibt, oder die Flutwellen, die Drohen, dich vollständig zu bedecken? 12. Befindet sich Gott nicht in der höchsten Hoch des Himmels. Betracht nur die obersten Stern und sei, why erhaben sie über uns stehen. 13. Denik wagst du zu fragen, was Gott eigentlich wissend über dirch die dichten Wolken hinderch überhaupt ein Urteil fallen kann. 14. Du behauptest, dass dich die Wolken in Verhallen, so dass er nicht sieht, warin dem fernen Gewölbe des Himmels entlangwandert. 15. Bebsichtigst du wirklich, denselben alten Pfad einzuschlagen, denn schon die gottlosen Menschen der Vergangenheit gegangen sind? 16. Dies Menschen werden vorseitig weggerafft, und das Fundament ihres Lebens wird wie von einem reißenden Strom weggespült. 17. Sie forderten Gott auf, sich von ihnen fernzuhalten, und fragten spottisch, was der Allmächtige ihnen schon anheben kann. 18. Debi war os, der Eierhauser mit Wohlstand fulte, denik lane ich die Denkweise dieser Gottlosen entschieden ab. 19. Die gerechten Beobachten ihren Untergang mit Freud, und wer unschuldig ist, macht sich über ihr Schicksal lustig. 20. Sie sagen, dass ihr Gegner nun endgültig vernichtet seien und dass das Führer als Verset habe, was von ihnen übrig blieb. 21. Verson dich nun mit Gott und schließ Frieden mit ihm, denn auf diesem Weg wird dir wieder siegen und Guts widerfahren. 22. Nimm die Unterweisung aus seinem Mund bereitwilligen und beware sein Wort tief in deinem Herzen. 23. Wenn du zum Allmächtigen zurückest und dich demütigst, indem du jegliches Unrecht aus deinem Haus entfernst, wirst du wieder aufgerichtet. 24. Betracht dein Kospers goldener noch als Storb und das Gold aus offer wie gewöhnlich Stein in einem Batchbett. 25. Dann wird der Allmächtige selbst dein Wertvollster Schatz sein und dir mehr bedeuten als glänzend Silber. 26. In diesem Fall wirst du dein Freude am Allmächtigen finden und Wollersuver sich dein Angesicht zu Gott erheben können. 27. Wenn du zu im Bettest, wird dich erhoren und du wirst in der Lage sein, dein Versprechen im Gegenüber zu erfüllen. 28. Was auch immer du dir vornimmst, es wird besten haben und ein helles Licht wird dein Lebensweg erleuchten. 29. Wenn ander erniedrigt werden, wirst du von aufstieg sprechen können, den Gott rettet diejenigen, die eindemütig Haltung bewähren. 30. A word sogar denjenigen retten, der nicht ganz unschuldig ist, sofern dies dirch die Reinheit deines Handelns ermöglicht wird.